Nochmal das Matrizo da, hier. Ja, Bescheid, das Matrizo da, jawohl. Hier, guckt nochmal, ja, sehr schön. Hier, zu mir gucken, hier. Hier, Old Litschner, Karatscha. Gut. Ärgerlich. Alle sind da. Der Fotograf, der Verein, die Russen, die Amerikaner. Nur Helmut fehlt. Und Helmut hat den Kranz. Viktor. Gardemaß 1,90, dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, gestreifte Krawatte. Schlohweißes, fast volles Haar, weißer Schnauzbart. Sieht eher aus wie ein amerikanischer Senator AD, nicht wie ein russischer Soldat außer Dienst. Er schaut auf die Uhr. Helmut mit seinem Kranz hat den Friedhof nicht gefunden. Der kleine Ehrenhain für sowjetische Soldaten liegt versteckt zwischen Häusern an einer Straßenkreuzung in Torgau. Helmut schafft es erst zum zweiten Akt, zum Gedenken an der Elbe. Er ist ein 1,90-Mann, drahtig, jedoch nicht mehr ganz so aufrecht wie Viktor. Blaue Hose, graues Sakko, kein Schlips. Helmut stellt sich neben seinen Freund Viktor. 90 Jahre alt ist jeder der beiden. Helmut und Viktor, zwei Weltkriegsveteranen heute. Feature von Alexa Hennings. Es ist ein sonniger Frühlingstag in Torgau. Es riecht nach Fluss. Wind weht durchs Elbtal, lässt die Fahnen flattern oben am Mast. Die amerikanische und die russische. Die Stadt feiert den Elbe-Day, den Jahrestag der Begegnung sowjetischer und amerikanischer Truppen an der Elbe in Torgau am 24. April 1945. Vor dem Denkmal am Ostufer des Flusses haben sich an die 200 Menschen versammelt. Von denen, die sich hier vor 70 Jahren die Hände reichten, lebt keiner mehr. Jetzt kommen die Kinder und Kindeskinder. Nachfahren amerikanischer Soldaten in Zivil, Nachfahren russischer Soldaten in den alten, ausgeblichenen Uniformen der Roten Armee. Mitglieder der Militärkorps beider Länder, Lokalpolitiker. Ein Abgesandter der russischen Botschaft spricht, dann die Vertreterin des amerikanischen Konsulats. Sie legen Blumen und Gebinde nieder. Langsam gehen Viktor und Helmut mit ihrem Kranz zum Denkmal, verneigen sich tief und lang. Neben den Kränzen hat sich ein kleiner Mann postiert. Blaue Marineuniform, die Brust voller Orden. Der alte Mann hat eine rote Sowjetfahne mitgebracht. Kerzengerade steht er da und hält sie fest. Helmut Peter I ergreift nun auch die Fahnenstange. Minutenlang stehen die beiden so da, gemeinsam die Fahne in der Hand. Ganz nah bei Helmut steht Viktor, den Arm um die Schulter des Freundes gelegt. Die drei sind hier am Denkmal in Torgau die letzten Überlebenden der Soldatengeneration. Tage wie dieser in Torgau spülen Dinge hoch, an die Viktor Maximow lange nicht gedacht hat. Ferne Erlebnisse, ferne Gedanken. Ich alles viel denken. Ich war so von Hass erfüllt, dass ich mir gesagt habe, wenn du nach Deutschland kommst, du wirst alles erschießen. Frauen, Kinder, alle. Viktor Maximow aus Jekaterinburg im Ural war 17, als er zum ersten Mal einen deutschen Soldaten erschoss. Ich war jung, habe schon als junger Mensch geschossen. Ich wusste, ich ziele gut und ich habe geschossen. Ich war gar nicht so weit weg und habe mich dann genähert. Und wie dann der Blutschaum austrat, es war furchtbar. Ich habe sein Gesicht nicht angeschaut. Es war ein Schock. Nach diesem Erlebnis, dem Kampf Mann gegen Mann, wurde der Krieg für Viktor Maximow anonymer. Er bediente Kanonen in der Artilleriedivision der 1. ukrainischen Front. Das Hassen lernte er, als er durch die Ukraine marschierte. Er hat tote Kinder aus Brunnen geholt, ist an Leichenbergen vorbeigegangen. Frauen und Kinder, Alte, ermordet von den Deutschen. Auf dem Vormarsch durch Polen wurde Wiktor Maximow schwer verwundet. So schwer, dass er nicht bis Deutschland kam. Helmut Peter I. kommt aus Jessen in Sachsen-Anhalt. Sein Vater war Kommunist, ein Freund der Sowjetunion. Ich bin mit Vater marschiert, mit der roten Fahne, haben die Internationale gesungen. Ne? Und die Mutter sagte immer, wenn sie uns so unten marschieren, sagen wir, Mensch, das Kind, der Vater, der ist doch nicht. Der singt die, seht ihr den Zug von Millionen. Da war sie Dutzend gerade, ne? Ihr seid ja, ne? Nicht mehr zu retten. Helmut Peter I., der in Dresden Feinmechaniker gelernt hatte, wird mit 17 als Funkwart an die Westfront geschickt. Wenn also draußen an der Front so ein Panzer liegen blieb und in dem Panzer waren vielleicht gar die Kommandeurspapiere, Pläne und so weiter, die der Feind nicht in die Hände bekommen darf. Und das war meine Aufgabe. Wurde ich als Panzerfunker ausgebildet und musste jetzt aus den bewegungsunfähig geschossenen Panzern die Dokumente sichern. Für Wiktor Maximow endet der Krieg mit einer schweren Kopfverletzung. Fast blind wird er ins Hospital nach Jekaterinenburg gebracht. In jenes Krankenhaus, für das er 50 Jahre später Spenden sammeln wird. Für Helmut Peter I. endet der Krieg in einem amerikanischen Gefangenenlager. Das Lager war wirklich eine Viehweide unter freiem Himmel. Und Futter gab es auch, und zwar Rüben. Quarantäne oder mit Entlausung und alles, weil manche immer da wieder Theater machen. Also, wieso? Das ist nicht mal Krieg. Ne? Also, wir haben ihn doch provoziert. Nach dem Krieg wird Helmut Russischlehrer an der Kreuzschule in Dresden. Viktor wird Ökonom in Sverdlovsk, wie Jekaterinenburg zu Sowjetzeiten hieß. Beide treten der führenden Partei ihrer Länder bei, bauen den Sozialismus auf, an den sie glauben. Von Torgau aus geht es am LBD weiter nach Strehla, in einem Bus voller Amerikaner. Weder Viktor noch Helmut können Englisch sprechen. Ein wenig steif sitzen sie da. An ihrer Seite, fast zwei Köpfe kleiner, eine zierliche Frau. Sie wirkt jung, trotz ihrer 80 Jahre. Die dunklen Haare hochgesteckt, Fransenpony, Hannelore Danders. Gemeinsam steigen sie aus dem Bus. Hannelore Danders war Russischlehrerin. Am 8. Mai 1991 traf sie Wiktor Maximow auf dem sowjetischen Garnisonsfriedhof in Dresden. Er hatte Blumen mitgebracht. Sie auch. An dem Tag, es rief mich jemand an und sagte, auf dem Friedhof, die russischen Truppen ziehen ab. Und bin ich mit ein paar Blumen dorthin und da stand eine Gruppe. Und er hatte eben da so einen Orden dran an seinem Jackett. Und da habe ich ihn gefragt, wer er ist und was er macht. Und da hat er gleich gesagt, also er ist der und der, der Hilfe sucht. Und da hat er gesagt, ob ich ihm nicht helfen könnte, einen Verein zu gründen. Wiktor Maximow trägt sie nicht mehr, die Uniform. An Militärparaden zum Tag des Sieges in Russland nimmt er nicht auf der Tribüne Platz. Sein Traum? Statt Panzer sollen Menschen vorbeiziehen, die Bilder der Gefallenen tragen. Früher habe ich gedacht, ich sei ein glücklicher Mensch, weil ich gekämpft habe während des Krieges. Ich dachte, was ist wichtig in deinem Leben? Es ist wichtig, dass du deine Heimat verteidigt hast, dass der Krieg zu Ende ging. Das war für mein Leben das Allerwichtigste. Der Krieg hat mich im Grunde mein Leben lang verfolgt. Ich bin stark verwundet worden und wurde 1945 Kriegsveteran. Ich habe lange im Hospital gelegen, mehr als 5 Jahre. Wenn Viktor Maximow in Deutschland ist, dann ist er bei Hannelore Danders in Dresden zu Gast. Ihre kleine Wohnung liegt im 4. Stock. Es ist beschwerlich, da hinaufzusteigen, aber er schafft es. Noch immer ist das ein Wunder für ihn, dass er gehen kann, dass er sehen kann. Bis heute muss er immer neue Operationen durchstehen. Regelmäßig wird er im Kriegsveteranenhospital Jekaterinburg behandelt. Viktor ist stolz auf dieses Krankenhaus, das die Veteranen so gut versorgt. Versorgt hat. Durch den Zusammenbruch war es so, dass die Hospitäler rein gar nichts hatten. Es fehlte an Medizin, Material, Bettwäsche und allem. Und mir kam der Gedanke, nach Deutschland zu fahren, um Hilfe zu holen. Im Land der Faschisten. Die Deutschen sind Faschisten. So denkt Viktor Maximow noch, als er 1991 vom Ural nach Deutschland reist. Seine Idee: Hilfsgüter für die Veteranen sammeln. Das neue Russland hat seine alten Helden vergessen. Das kann Viktor nicht ertragen. Er erzählt es in Dresden an jenem 8. Mai auf dem Garnisonsfriedhof zwischen den Gräbern einer Frau. Hannelore Danders. Sie kennt Leute, denen das Schicksal der alten russischen Soldaten nahe geht. Menschen wie Helmut Peter eins. Sie gründen die Gesellschaft zur Hilfe für Kriegsveteranen in Russland. Der Verein ist einzigartig in Deutschland. Ich war etwas traurig, weil ich nun überlegte, Menschenskind, die uns befreiten, die uns die Freiheit brachten, die leben in solchen miesen Zuständen, Umständen. Hat mir wehgetan. Und deshalb habe ich gedacht, wenn man denen irgendwie helfen könnte. Helmut Peter eins war inzwischen Rentner geworden und nach Schwebnitz gezogen, einem kleinen Ort nördlich von Dresden. In der russischen Kaserne dort gab er Unterricht in Gesellschaftskunde. Was ich nicht erwartet habe, dass ich hier in den deutschen und auch in ehemaligen deutschen Soldaten Helfer fand. Und das schon im Herbst 1992 in Deutschland, in Dresden, diese Gesellschaft zur Hilfe für Kriegsveteranen von Deutschen gegründet wurde. Aber das ist völlig das Verdienst von Viktor. Was der locker gemacht hat, wie viele Generaldirektoren er gebettelt hat noch und noch, die Medikamente, Mensch, die sind doch schon am Verfallsstadium. Die hätte ich gerne bekommen. Wie zum Beispiel bei dem einen Generaldirektor, wo er war, die Sekretärin, die im Vorzimmer sitzt, ne, nimmt ihn entgegen, Direktor drinne, die Tür stand ein bisschen offen. Wer ist denn da? Ja, du weißt doch, der Russe von damals. Ach, der wieder, Mensch, das Kind. Ja, dann gib ihm doch das Zeug, Mensch, wir schmeißen sie so auf den Müll. Ne? So war die Haltung sehr vieler. Ich brächte das wirklich, da war der Viktor der Mann. Ne? 96 Eisenbahnwaggons voller Hilfsgüter schickte der Dresdner Verein im Lauf der Jahre gen Russland. Die Hilfsgüter erreichten Veteranenheime und Hospitäler, Kinderheime und Familien. In Dresden gab es in den 90er Jahren Sammelstellen, wo man für die russischen Veteranen Brillen abgeben konnte und Decken, warme Kleidung und Geld spenden. Helmut Peter eins begleitete mehrere Transporte. Die Veteranenheime, die Krankenhäuser, ja, da gab es also Stellen, wo es mir sehr nahe ging. Da schauen uns erstmal die Insassen dort sehr fragwürdig an, also sehr mit großen Fragezeichen, Deutsche. Und ich saß dann noch an einem Tisch, mir gegenüber eine Frau, zuerst abweisend, kaum ein Wort gesagt. Ja, aber nachher kam er doch so ins Gespräch und da sagte sie mir, ich auch Soldat gewesen, an der Front sogar. Ich war Scharfschütze. Ich habe jetzt noch Albträume. denn ich habe die gesehen, die ich erschossen habe. Ich habe sie lange trösten müssen, sage ich. Da müssen sie aber sich nicht so, einfach so bedrückt fühlen, denn das Recht ist ganz auf ihrer Seite. Ja, sagt er, aber es tut weh. Sag ich, das glaube ich. Aber komm, wir wollen mal tanzen. Und da in dem gleichen Hospital, wo wir da rein. Es war kein Hospital mehr, es war ein Altersheim. Ne? Und da sagt er, und vorbei auf dem Korridor, dort in dem Zimmer, lebt ein Held der Sowjetunion. Macht die Tür und Spalt auf. Deutsche, Faschisten, Tür wieder zu. Also der hat mit uns kein Wort gesprochen. Bloß Viktor wollte gerne. Nicht so. Also so abweisend. Ne? Wir haben mal, oder ich jedenfalls mal so, als der Spalt so aufging, ne? Reingeschaut. Also das war ein Zimmer halb so groß wie das hier. Britsche. Keinerlei irgendwie. Die Container gingen nach St. Petersburg, Moskau, Tscheljabinsk, Jekaterinburg. Den Eisenbahntransport bezahlte die russische Seite. Etwa 1.000 Euro kostete ein Container 2005. Nach 12 Jahren Hilfe war Schluss. Nachdem unser Container konfisziert wurde und auch also nichts half, kein Brief an Putin und so weiter, sie wollten das nicht. Es begann schon dieses patriotische Denken. Wir wollen wer sein und wir schaffen das selber und wir wollen euch nicht, dass ihr hier unseren Hospitälern hilft. Warum hat man den Kanal der Hilfe gestoppt? In meinen Augen war das ein großes Verbrechen an diesen Menschen und am Volk, durch Putin und seine Regierung. Es war ja nicht einfach, aber mit den Medikamenten zum Beispiel. Und da sagte eine der dort anwesenden Frauen, aber es waren alles Veteranen, richtig, wenn wir eure Medikamente, die ihr uns gebracht habt, nicht gehabt hätten, da wären schon die und die nicht mehr da. Und wenn es nur die Kopfschmerztabletten waren, aber sie haben stimuliert, medizinische Einrichtungen, Operationstisch, also was der Viktor rausgeholt hat. Das ist Original, Kopie. Original. Briefe schreiben. Heute ist das die Hauptarbeit von Viktor Maximow und Hannelore Dandas. Der Drucker in dem kleinen Dresdner Arbeitszimmer ist im Dauerbetrieb. Tag Original, Kopie. Ich bitte in meinem und im Namen russischer Veteranen und der Opfer des vergangenen Krieges um die Beteiligung am Anliegen der Versöhnung. Leider war es uns als Fraktion rechtlich nicht möglich zu spenden. Ich bitte Sie dafür um Verständnis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und so geht das überall. Nur Absagen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Entweder ist es so, dass dieser kalte Krieg mit seinem Antikommunismus so tief in den Knochen steckt, gewisse Russlandphobie oder ich weiß nicht, oder dass man nicht genau weiß, Bescheid weiß über die Opfer, kann auch ein Grund mit sein. So viel Kraft und so wenig, was da zurückkommt. Und Sie können jetzt gerne auch eine Ausstellung nochmal angucken. Die Baracke ist original. Ja, ist alles offen. Die Baracke ist original aus dem Lager. Dritte Station an diesem Apriltag. Das ehemalige Kriegsgefangenenlager Zeithain. Und die hat überlebt, weil die Baracken nach dem Krieg für deutsche Flüchtlinge verwendet worden sind. Die Gruppe ist kleiner geworden. Viktor und Helmut sieht man die Anstrengungen des Tages an, aber sie sind noch dabei. Sie wollen die russischen Gäste auf ihrem Weg zu den Gräbern begleiten. In Zeithain sind 30.000 Kriegsgefangene beerdigt. Die meisten von ihnen Sowjetsoldaten. 4 Friedhöfe mit Massengräbern. Stelen mit 22.000 Namen, eingefräst in Metall. Ja, Ein paar Männer vom russischen Traditionsverein legen einen Kranz nieder. Den letzten für heute. Im Gleichschritt marschieren sie zu dem Obelisken von Zeithain. Verneigen sich. Lange. Solche Zeremonien sieht man nicht selten als Show. Nein, die Taktseriösen machen das so ehrlich und ernsthaft. Ne? Sie legen ein Stück ihrer selbst nieder, dem Bruder. So oft er auch schon hier stand, es geht dem alten Peter eins nahe. Er schaut sich um. Eine Familie kommt heran, Enkelin, Tochter und Großvater. Enkelin und Tochter leben in Deutschland. So wie viele russische Familien erfuhren sie erst vor wenigen Jahren, wo der Urgroßvater begraben ist. So lange galt er als vermisst. Я Владимир Огурцов из города Иваново. Сам я родом из Курска, из Курской области. Отец мой из Курской области. Sein Vater ist selber aus der Umgebung von Kursk und mein Opa ist im September ein Jahr alt geworden und im September, genau danach, hat man ihn, den Vater, mitgenommen und im Oktober ist er hier angekommen. У нас была большая семья. Я десятый человек в семье. И я за всех один имею возможность посетить могилу отца. Diese große Familie, die er hatte, und weil er der Zehnte war und er ist der Einzige, wie ich schon sagte, der nicht zu Gesicht bekommen hat, aber der die Möglichkeit kriegt, jemals am Grab gewesen zu sein. Und das ist für ihn stolz einfach nur. Война отняла у меня отца. Der Krieg hat viele Väter weggenommen, der Krieg hat viele Kinder die Kindheit genommen. Und er erinnert sich noch mit Schrecken daran, wie schlimm die Kindheit war im Krieg und nach dem Krieg. Und dass der Krieg einfach viel zu viele geliebte Menschen mitgenommen hat. Die Welt möchte einfach nur mitgeben, dass man einfach aufhören sollte zu streiten. Man sollte miteinander friedlich leben und es einfach gar nicht so weit kommen lassen, dass man solche Ungerechtigkeiten auf der Welt überhaupt gibt, damit die Welt einfach für unsere Kinder und für alle weiteren Generationen auch bestehen bleibt. Das Mädchen greift nach der Hand ihres Großvaters. Diese Erde. Erde, unsere Erde. Der alte Mann holt ein rotes Grablicht aus seiner Tasche und eine alte Kaffeebüchse. Er macht den Deckel auf. Eine Handvoll Erde rieselt heraus. Unsere Erde, sagt der Alte. Er fühlt sich befreit einerseits, er ist nervös, aber fühlt sich andererseits auch befreit von der Last, so als Sohn den Grab des Vaters besichtigt zu haben. Und das ist für ihn eine schöne Sache. Den Krieg endgültig begraben. Deutsche und Russen sollen sich treffen. Einfache Menschen, wie Viktor sagt. Zwei Friedhöfe für Deutsche haben Viktor Maximow und seine Mitstreiter in Russland geschaffen. Der in Ural-Nischkos bei Jekaterinburg war der erste Friedhof für deutsche Kriegsgefangene auf russischem Boden. Ein unerhörtes Ereignis. In den 70er Jahren war Viktor Maximow durch dieses Dorf gefahren und hatte gesehen, dass Kinder dort mit Schädeln Fußball spielten. Die Auskunft, das sind doch nicht unsere, beruhigte ihn. Damals. Bis er 30 Jahre später die Sache anders sah. Da hatte er in Dresden Menschen getroffen, die er bis dahin als Feinde gesehen hatte. И настолько проявилось чувство взаимности, мало того, появилось чувство братства по оружию. Wie sind wir zu Brüdern geworden? Hier sind die Menschen losgegangen für den Führer, um die Menschheit vor dem Bolschewismus zu retten. Und ich wollte die Heimat verteidigen. Diesem ideologischen Auftrag war auch ich ergeben und sah Bezüge zu deutschen Soldaten. Alte russische Soldaten halfen mit, die Friedhöfe für die Deutschen zu gestalten, spendeten Geld für die Gedenksteine und legten Blumen nieder. Am Grab des ehemaligen Feindes. Mensch, ich habe das sogar noch ein Foto, glaube ich. So. So. Und das ist jetzt in Tscheljabinsk. So, und da legt sie die Russin vor einem Denkmal für die in Gefangenschaft verstorbenen deutschen Gefangenen nieder. Und das ist die Stärke von Frau Danders. Na, die Bindung hier. Na, rein menschlicher Art. Irgendwann an diesem Tag zwischen Torgau, Strehla und Zeithain, nach dem vierten Fototermin und der dritten Kranzniederlegung. Die amerikanische Gruppe ist längst abgefahren. Der Kulturverein von Kreinitz lädt zu einem Empfang in das kleine Museum, das an den LBD am 24. April 1945 erinnert. Schnittchen, Kuchen, Kaffee. Die müden Besucher sind dankbar. Viktor Maximow hebt sein Sektglas. Aufzustehen schafft er heute nicht mehr, aber sagen möchte er etwas. Ich bin ein russischer Soldat. Na войне я стремился убить врага. Während des Krieges hat er deutsche Soldaten erschossen. Вот zusammen sitzen deutsche Soldat. Так вот heute deutsche Soldat ist mein Bruder, потому что мы были жертвами войны. Letztlich waren wir Opfer des Krieges. Нас скоро уже не будет. Wir werden schon bald nicht mehr auf dieser Erde sein. Но остается память. Aber es bleibt die Erinnerung zurück. Которую вы храните. Die Sie hier bewahren werden, auch in Ihrem Museum. Так что благодарю вас. Danke и Ihnen. Желаю благополучия und и вашим согражданам. Wünsche Ihnen Wohlergehen. И беречь память. Und die Erinnerung zu bewahren. Это моя самая главная просьба. Das Спасибо вам. Ist seine große Bitte und danke Ihnen. Helmut und Viktor, zwei Weltkriegsveteranen heute. Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Bärbel Röhl und Wolfgang Winkler. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.